alle Knospen sprange. Da ist in meinem Herzen die Liebe aufgegangen. Wunderschönen Monat Mai, als alle Vögel sangen, da hab ich hier gestanden, mein Sehnen und Verlangen. Aus meinen Tränen sprießen viel blühende Blumen hervor, und meine Seufzer werden ein Nachtigallenchor. Und wenn du mich lieb hast, Kindchen, schenk ich dir die Blumen an, und vor deinem Fenster soll klingen das Lied der Nachtigall. Die Rose, die Lilie, die Taube, die Sonne, die liebt dich als allein Liebeswurm. Ich lieb sie nicht mehr, ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Weine. Sie selber alle Liebe, Wurme ist Rose und Lilie und Taube und Sonne. Ich liebe alleine die Kleine, die Feine, die Reine, die Weine, die Haare. Thank you.